Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Soundcheck-Revue mit lauter Vinylschallplatten. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Wurde in Toronto die Band Broken Social Scene gegründet. Gründungsmitglieder waren Kevin Drew und Brandon Canning und die beiden sind auch heute noch dabei. Anfangs war die Band ein Trio, schon 2002 gab es dann aber auch eine neunköpfige Version der Band und bisweilen sind bis zu 19 Musikerinnen und Musiker Teil der Broken Social Scene. In den Liner Notes des neuen Albums der Broken Social Scene heißt es: Wir umgeben uns mit Leuten, denen wir vertrauen. So wird's gemacht, Kids. Der Song, der zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde zu hören war, heißt Forced to Love. Leadsänger war hier Kevin Drew. Forgiveness Rock Record heißt das neue Album von Broken Social Scene. Es ist als CD und als Doppel-LP erschienen. Wer will, kann die Band demnächst auch live erleben. Am 19. Mai spielen Broken Social Scene in Köln, am 24. Mai in Berlin und ab Ende Juni gibt es weitere Konzerte in München, Frankfurt und Hamburg. Ebenfalls auf Tournee durch Europa sind Quasi aus Portland, Oregon. Am nächsten Montag, dem 17. Mai, spielen sie in Köln, am 19. Mai in Berlin, am 20. Mai in Offenbach und am 21. Mai in München und sollten quasi auf dieser Tour nur dieses eine Stück von ihrem neuen Album spielen, lohnt sich der Besuch des Konzerts auf jeden Fall. Sucking up the gold, chrome-plated plastic they give you in return, to teach you a lesson you shouldn't have to learn. money's all gone and your time is done. Suddenly awake in the middle of the night, cover up my head with a blanket of light. Schon seit 1990 machen Sam Coombs und Janet Weiss zusammen Musik. 1993 entstand dann aus den Ruinen einer früheren gemeinsamen Band das Duo-Projekt Quasi. War Janet Weiss bis 2006 hauptamtlich Schlagzeugerin von Slater Kinney, so war Sam Coombs zusammen mit Elliot Smith in der Band Heatmiser bekannt geworden. Das Duo-Projekt Quasi lief also oft parallel zu anderen Bandaktivitäten. Zum Trio wurde Quasi 2006 durch die Bassistin Joanna Balm. American Gong heißt das neue Album von Quasi. Es erschien in CD- und Vinylform. Und da es heute Nacht um ewiges Vinyl geht, kam die Nummer gerade natürlich von der Vinyl-Ausgabe des Albums. Zu hören war ein Song mit Kontrastprogramm, Beatles-Gesangsharmonien und Brutzel-Gitarren-Exzesse alles in einem Song. Bye Bye Blackbird heißt der Song, Quasi die Band. Danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger. Niblett heißt die Songschreiberin, Sängerin, Gitarristin und Schlagzeugerin, die gerade zu hören war. Lucy Lucifer heißt der letzte minimalistische Song, zu finden auf Scout Niblets sechstem Album The Calcination auf Scout Niblett. Auch der erste Song dieser Soundtrack-Trilogie kam vom neuen Album Scout Niblets. Ripe with Life heißt dieser Song. Scout Niblets erstes Album erschien 2001, sie war damals 28 Jahre alt. Scout Niblett wuchs in England auf, lebt aber seit einiger Zeit in den USA. Drei ihrer sechs Alben wurden produktions- und klangtechnisch von Steve Albini betreut, der schon immer ein Faible für harsche Gitarrenklänge hatte. Sein wohl bestbezahlter Job als Produzent war die Herstellung des Nirvana-Albums In Utero. Scout Niblett gibt als wesentliche Einflüsse denn auch Nirvana und Sonic Youth an. Scout Niblett ist momentan auf Tournee durch Europa. Am heutigen Samstag, den 15. Mai, kann man sie in Bremen sehen und hören, am Sonntag in Aachen und am 17. Mai kann man Scout Niblett im Kölner Subway erleben, wenn man nicht am selben Abend zu Quasi oder Bachelorette gehen möchte. Die spielen nämlich ebenfalls am 17. Mai in Köln. Am 22. Mai tritt Scout Niblett dann in Berlin auf und am 23. Mai noch in München. Zwischen den beiden Songs von Scout Niblett gab es eine andere Steve Albini-Produktion mit einer englischen Sängerin. 1992 nahm Albini eine Platte mit dem Trio der damals 23-jährigen Polly Jean Harvey auf. Rid of Me heißt das Album, das Trio hieß schlicht PJ Harvey. Nach Veröffentlichung des Albums 93 trennte sich das Trio und Polly Jean Harvey machte als Solistin weiter. Der Song, der von PJ Harvey zu hören war, heißt Rub Till It Bleeds. I ain't getting caught up in your damn self-repression. No matter who the beaver, I'ma burst through your oppression. Standing in my rightful place, residing as this beam that is earth inside the dark. Hopefully you catch the gleam. You turn on Global Village, you can see how we get drank. Seems the pawn follow pawn and become the queen's bank. I'm not part of that, I may be ghetto's fact, but I'm too smart to embark into the deadly track. Never getting glassy out, although glaucoma rarely follows. I pride myself as optimist, but damn this place is hollow. Guess I better hit the grind, fill my jam sport with substance. Sprinkle vibes around with result and abundance. Fallen prey to categories can be black and abysmal. Damage to the aura, which encases us like crystal. The raising of the bar is a part of repertoire. We gon' edit negatives off this little black noir. Abstractionism for your daily living. Abstractionism for your daily living. Abstractionism for your daily living. Everybody, glad I've got your attention. We drove the path of ease and steered clear of pretension. Now we riding high because the weight inside the trunk has been sifted. For specifics, it's been shifted for the jump. Here's the funk, and the anchor is the bass that make you wiggle. Don't overanalyze it, there's no need for you to niggle. I stand inside my power like a knight inside the court. Everybody follow suit, if it's rigid, don't abort. It's heavily, somebody sound a reveille. The day is starting and the rhythm's highest pedigree. I got the beat reverberating and the energy's on 10. Sending sound waves to orals, I revitalize the sin. Or deeper still, TM, everybody's got it in them. Don't hold these words as boring, even though you all are snoring. Constantly restoring, cause we living and we breathing. I'm injected and infected with this premise, I'm not leaving. Suddenly I heard the truth. Suddenly I heard the truth. Thank you. Neue Vinyl-Langspielplatten und Archivfunde gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war ein Ausflug in Fusionen aus Hip-Hop und Jazz und gerade eben ein Highlight aus dem Schaffen des früheren John Coltrane-Pianisten McCoy Tyner. Celestial Chant heißt diese Nummer. Los ging's aber mit einem Track aus Q-Tips drittem Soloalbum. Es heißt Kamal the Abstract. Eigentlich sollte es schon zu Anfang des Jahrtausends veröffentlicht werden, doch Q-Tips damaliges Label Arista konnte sich nicht zu einer Veröffentlichung entscheiden. Die Mischung aus Soul, Hip-Hop und Jazz-Elementen jenseits der Easy-Listening-Variante schien ohne kommerzielles Potenzial. Knapp 10 Jahre später wurde die Platte dann doch veröffentlicht von einem anderen Label. Knapp 10 Jahre später wurde die Platte also veröffentlicht. Auf dem Album Kamal the Abstract sind Tracks, die an Sly and the Family Stone oder Prince erinnern. Es gibt ausgiebige jazzige Soli von Querflöte, Klavier oder wie beim Track zu Beginn dieser Trilogie von dem Saxophonisten Kenny Garrett. Q-Tip wurde mit dem Hip-Hop-Trio A Tribe Called Quest bekannt. Gegründet wurde es schon 1985. Ihre kommerziell erfolgreichen Alben erschienen in den 90er Jahren. A Tribe Called Quest integrierten damals schon Jazz in den Hip-Hop-Mix. Noch mehr in Richtung Jazz gehen 2 neue Produktionen von Otis Jackson Jr., alias Madlib, alias Quasimoto. Ein Album heißt bezeichnenderweise Miles Away. Madlibs 2. Jazzprojekt aus dem Jahr 2010 stellt die Band Young Jazz Rebels vor. Laut Cover sind das 8 Musiker und Musikerinnen. Das deutliche Knistern, das den einzelnen Tracks der Young Jazz Rebels zugemischt wurde, ist eine Art Verbeugung vor den Platten mit experimenteller Jazzmusik, die in den USA in den 60er, 70er und 80er Jahren entstanden sind. Madlib ist inzwischen 36 Jahre alt und in kaum mehr überschaubare Projekte verwickelt. Der Einfluss von Madlib scheint bei der Platte der Young Jazz Rebels darin zu bestehen, Highlights aus den intensiven Improvisationen zu identifizieren, auf kurze, maximal 3- bis 4-minütige Blöcke zu konzentrieren und dann einige Klangverfremdungen und andere Klanggewürze hinzuzufügen. Es sei denn, die Young Jazz Rebels sind nicht ebenso eine fiktive Band wie Madlibs Kreation Yesterday's New Quintet. Anfang des Jahrtausends war das eine Kreation von Madlib. Der einzige echte Musiker von dieser Formation Yesterday's New Quintet war Madlib alias Otis Jackson Jr. selber. Abenteuerlich und hörenswert ist die Musik der Young Jazz Rebels mit Madlib so oder so. Das Album der Young Jazz Rebels heißt Slave Riot. Die Tracks, die daraus zu hören waren, heißen For Brother, Sun Ra und Hope. Beide Nummern sind deutliche Huldigungen an den Pionier des Space Jazz schlechthin, Sun Ra. Zum Schluss dieses Ausflugs zwischen Hip-Hop und Jazz gab es wie gesagt ein Stück von McCoy Tyner von seiner LP Trident aus dem Jahr 1975. McCoy Tyner ist der Pianist und Cembalo-Spieler, Ron Carter der Kontrabassist und ein 2. Kollege aus den Tagen des John Coltrane-Quartetts, Elvin Jones, spielt Schlagzeug. Autor des nächsten Tracks ist der 26-jährige Produzent Steve Ellison, besser bekannt unter dem Pseudonym Flying Lotus. Er lebt und arbeitet wie Madlib in Los Angeles und gerade ist sein 3. Longplayer erschienen. Cosmo Grammar heißt er. Um die Platte wird zurzeit zu Recht viel Bohai gemacht. Die Platte ist eine spannende Suite der unterschiedlichsten Stimmungen. Die stilistische Vielfalt ist erstaunlich. Es gibt songähnliche Strukturen. Eine Nummer verarbeitet zum Beispiel einen Gesangspart, den Radioheads Tom York zum Album beisteuerte. Ebenso gibt es dissonante Elektronika, Soundfetzen von großen Orchestern und immer wieder den Klang einer Harfe. Steve Ellisons Tante war die Pianistin und Harfenistin Alice Coltrane. Auch Jazz-Elemente gibt es auf dem Album Cosmo Grammar von Flying Lotus. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Vinyl-Langspielplatten gehen so langsam zu Ende. Das war gerade ein Ensemble mit Mitgliedern aus Hannover und Berlin. Andreas Brüning ist der Bassist, Jan Giesecke bedient Elektronik und Percussion, Thorsten Heilmann ist ebenfalls Elektroniker und Rüdiger Klose spielt Federphon und andere Instrumente. Das Ensemble nennt sich schlicht RK2. Auf einem Vinyl-Doppelalbum zum 20-jährigen Bestehen des Hannoveraner Clubs und Szenetreffs Silke Arp bricht, ist diese spannende Nummer zu finden. Sie trägt den Titel Wassereinbruch. Näheres dazu kann man bei RK2s MySpace-Seite erfahren. Vor RK2 gab es einen Track vom neuen Flying Lotus-Album. Die Doppel-LP heißt Cosmogramma. Der Track, der zu hören war, trägt den Titel Recoiled. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch den letzten Song vom zweiten Album von Annabel Alpers alias Bachelorette, Little Bird Tell Lies. Bam, bam, bam, bam. Little bird.